Erster, er sagte zu mir, Menschensohn, steh auf. Ich will mit dir reden. Zweiter, ein Geist kam in mich. Er stellte mich auf meine Füße. Ich hörte Gott sprechen. Dritter, Gott sagte, ich sende dich zum Volk Israel. Sie sind gegen mich. Das tun sie schon lange. Vierter, du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Fünfter, vielleicht hören sie auf dich. Vielleicht hören sie nicht. Aber sie werden wissen, ein Prophet ist hier. Sechster, Menschensohn, hab keine Angst vor ihnen. Hab keine Angst vor ihren Worten. Sie sind wie Dornen und Skorpione. Erschrick nicht vor ihnen. Siebter, du sollst meine Worte sagen. Es ist egal, ob sie hören. Sie sind sehr ungehorsam. Achter, Menschensohn, hör mir zu. Sei nicht ungehorsam wie sie. Mach deinen Mund auf. Iss, was ich dir gebe. Neunter, dann sah ich eine Hand. In der Hand war eine Buchrolle. Zehnter, er machte die Rolle auf. Sie war vorne und hinten beschrieben. Es waren traurige Lieder und Klagen.